ihrer selbst. Gänzlich von jedem Stolz befreit. Gefangen in kranken Genderbund. Ihr tote Zombies des Konsums. Längst vergessen, was sie einmal war. Wir werden uns niemals beugen. liegen.